komplexe Welt braucht eine komplexe Sprache. Ich werd verrückt, verrücke mich, statt auf dem Schachbrett frei zu wandeln, siegt persönliche Betroffenheit und wird zum Maßstab für das Handeln. Wenn ich auch haushoch verliere, gescheitert am Gescheiten, was kränkt schon meine Eitelkeit, das Ende der Gezeiten? Das Diktat der Empörten kontrolliert die freie Bewegung, bestimmt, was wir zu denken haben und straft die abseitige Regung. Das Anständige triumphiert und schaufelt sich in Eile ein Grab wie ein verkrustes Bett, geboren aus Langeweile. Ich spende einen tiefen Trost den Siechen und den Lahmen und schätze den besonderen Reiz der Perspektive beim Geisterfahren, wenn einem alles entgegenkommt und man nicht Herr ist beim Verfahren. Und dann kommt der Punkt, an dem ich denke, ja, das halte ich jetzt aus. Ich höre eine Stimme rufen, hier ist Britta, lass mich raus. Das ist die Bumsfidele Britta. Die Britta, die hat's faustig hinterm Ohr. Die hört so gerne Blasmusik und wartet auf den nächsten Mann, dem sie den Marsch wohl blasen kann. Klopapier vom Balkon auf alte Damen, verbeuge mich und zieh den Hut vor den Komödien und den Dramen. Wenn meine Meinung Unsinn ist, gewinnt dann die andere Seite. Nein, gescheitert bin ich deshalb nicht, ich hab noch immer eine zweite. Denn wie ich es auch immer mache, weiß ich, mach ich es schon richtig. Und was ich ganz genau mache, ist dabei gar nicht so wichtig. Ich hab Angst vor dem Sonnenschein, keine Angst vor dem Gewitter. Denn immer wenn die Blüten platzen und Gedanken werden bitter, ruft in meinem Kopf die Britta. Das ist die Bumsfidele Britta. Die Britta, die hat's faustig hinterm Ohr. Die hört so gerne Blasmusik und wartet auf den nächsten Mann, dem sie den Marsch wohl blasen kann. Wo willst du noch hin? Unterschätz nicht die Gefahr. Das Elend der Welt kommt heute auch ohne dich klar. Verschließ doch deine Augen vor dem Leid und diesen Leuten. Vielleicht kannst du zu etwas taugen oder sogar etwas bedeuten. Du kannst einfach genießen, ab jetzt wird weggeschaut. Oder willst du im Herzen wirklich wissen, warum wer wen auf die Fresse haut? Und immer wenn ich denke, diesen Gedanken halte ich aus, das könnte eine Frucht vom Baum der Erkenntnis sein. Dann rüttelt draußen an dem Gitter ein Mädchen namens Britta. Sartre sagt, wir können uns entscheiden, denn wir sind frei. Ich sag, die Tür bleibt jetzt zu, komm, vergiss es, lass mich rein. Das ist die Bumsfidele Britta. Die Britta, die hat's faustig hinterm Ohr. Die hört so gerne Blasmusik und wartet auf